Sacke sind. Das klar, kannst du dann schneiden. Ist gutes Gerät, Stereo. Sucht euch jetzt, oder? Nee, wir haben einen Anruf, der kommt gleich. Okay, gut. Okay. Hanna, ich fange jetzt an. Also schön, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank, dass du heute Abend aus Wiesbaden hergekommen bist und mit deinem schweren Gepäck. Ich sage kurz was zu Platypus und dann übergebe ich dir auch schon das Wort. Mhm. Also wir sind eine internationale Studierendengruppe, könnte man gewissermaßen sagen, also die sich 2006, 2007 in Auseinandersetzung mit der Anti-Irak-Kriegsbewegung in den Staaten gegründet hat. Aber wir haben auch Chapter in Europa, also in England, Griechenland, Österreich und so weiter. Und wir veranstalten halt eben solche Diskussionen, weil wir uns irgendwie für die, also maßgeblich irgendwie sozusagen die Geschichte aufarbeiten in unseren Lesekreisen, durch unsere Podiumsdiskussionen und unsere Coffee Breaks, aber durch sozusagen die Brille der Linken, also die Geschichte der Linken sozusagen uns interessiert und wir halt danach fragen, wie gerade der Zustand der Linken in der Gegenwart ist, warum es irgendwie so kam und wir sagen halt eben, dass die Linke tot ist. Deshalb sind wir auch keine politische Organisation, also mit einem positiv politischen Programm, sondern wir verstehen uns als eine präpolitische Organisation. Wir meinen halt aber auch, also dass der sozusagen der zweite Teil des Slogans, also die Linke ist tot, aber es lebe die Linke und wir wollen sozusagen daran mitarbeiten, dass so etwas wie eine marxistische Linke wieder möglich ist, beziehungsweise uns die Frage stellen, unter welchen Bedingungen es möglich wäre. Und wir haben die PR, also das ist unsere Monatszeitschrift, in der wir keine eigenen Positionen vertreten, sondern halt eben so ein Diskussionsforum halt eben innerhalb der Linken zu verschiedenen Fragen. Irgendwie in den letzten Monaten natürlich ganz viel zur amerikanischen Wahl. Grundsätzliche Fragen, irgendwie was eine politische Partei, warum ist sozusagen eine politische Partei notwendig für die Arbeiterklasse und eben auch zu Frauenbefreiung und so weiter ganz viel hatten und jetzt seit neuestem auch die deutsche PR haben, also seit diesem Jahr. Und ja, wir treffen uns wöchentlich in unserem Lesekreis, liegt auch da vorne so ein Flyer, wo wir halt eben anfangen bei den radikal-bürgerlichen Philosophen über Marx, Lukács, Korsch und so weiter und dann im zweiten Teil die Radikalen der Zweiten Internationale lesen. Und das halt eben wöchentlich, so über ein ganzes Jahr verteilt und halt eben noch Coffee Breaks machen, wo wir halt eben solche Diskussionen halt eben innerhalb der Linken halt eben suchen zu fragen. Und der Grund, warum wir dich irgendwie, also ich fand es sehr schön, dass es zustande gekommen ist durch Raphael, ist halt, dass wir einfach wissen wollten, was so eure, was sozusagen euer theoretisches Verständnis irgendwie der marxistischen Geschichte ist, irgendwie so Fragen wie, okay, was zieht ihr, was für Lehren irgendwie aus der Oktoberrevolution, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, darauf kommst du ja auch noch zu sprechen, aber so vor allem halt so grundlegende Fragen, irgendwie, also wie eure jetzige Theorie irgendwie zu eurer politischen Praxis steht, so was ihr macht, warum irgendwie eure Organisation wann entstanden ist, unter welchen historischen Bedingungen, und solche grundlegenden Fragen und damit übergebe ich dir das Wort. Okay. Ja. Jo, liebe Genossinnen und Genossen, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also als ich jetzt davon hörte, dass Interesse besteht, habe ich gesagt, na klar, wir machen das noch im alten Jahr, nicht immer alles aufs neue Jahr verschieben. Und ich will jetzt mal versuchen, einiges zu nennen, so unter dem Schlagwort, was ist unser roter Faden, was ist unsere theoretische im Grund Herleitung, Begründung und Existenzberechtigung. Denn letzten Endes hat eine Organisation nur eine Existenzberechtigung, aus unserer Sicht, wenn sie klares Programm, klare Ideen, klare Perspektiven, klare Methoden, klare Theorie hat. Ohne das alles nützt eine Organisation nichts. Und ich habe schon viele Organisationen auch in den letzten Jahren kommen und gehen sehen, die auf Sand gebaut haben. Also deswegen ist es heute wichtig, klar zu immer, sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist eigentlich unser Fundament? Ein Fundament, wie man sagt, ein Haus auf Sand gebaut hält nicht. Und ein Haus, wir müssen ein Haus, ein Gebäude schaffen. Im Moment sind wir erst noch am Anfang, Bauplan, Fundamente ausheben und sowas. Aber das muss ein Fundament sein, was auch Stürme übersteht. Sonst hat das alles keinen Sinn. Und da ist immer wieder wichtig, in die Geschichte zurückzugehen. Ich will heute ein bisschen referieren über den roten Faden unserer Organisation. Eigentlich müsste man anfangen in den 1840ern bei Marx und Engels, Bund der Kommunisten, aber wir haben heute nur bis 22 Uhr Zeit, vielleicht ein anderes Mal. Denn es ist auch sehr spannend. Also auch so aus den Frühschriften von Marx und Engels kann man viel lernen, auch für heutige Arbeit, auch grundsätzliche und taktische Fragen. Aber ich will mal anfangen, 1917, ihr habt ja auch 1917 im Namen drin, zumindest in der Webadresse, wenn ich das richtig sehe. Nächstes Jahr ist ja Jahrestag. Es ist unser aller Pflicht, auf dieses Jahr gut jetzt uns vorzubereiten, denn wir müssen damit rechnen, dass die Bürgerlichen mit einer Lawine von Propaganda kommen werden. Also die Bürgerlichen feiern natürlich auch Luther, und die Bürgerlichen feiern auch andere Jahrestage. Auch darauf können wir marxistische Antworten geben. Ich habe erst kürzlich wieder bei Franz Mehring und Friedrich Engels ein bisschen nachgelesen. Bauernkrieg und frühbürgerliche Revolution ist auch ganz wichtig. Aber ich fange mal an, 1917, das ist der Ausgangspunkt. Die russische Revolution, wenn man so will, das größte Ereignis in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts. Und die russische Revolution, die die Welt erschüttert hat, nicht die 10 Tage, von denen John Reed sprach, die die Welt erschütterten, aber die auch weitreichende Konsequenzen hatte, natürlich bis hin zum Stalinismus und bis hin zum Zerfall der Sowjetunion gegen Ende des Jahrhunderts. Deswegen ist das eine Grundfrage, der man sich stellen muss, abgesehen jetzt von unserer spezifischen Tradition. Also, das habt ihr auch irgendwo geschrieben, Russland war das schwächste Glied der Kette des Imperialismus. Aber die russische Revolution war nie eine rein russische nationale Angelegenheit. Übrigens Lenin, im Januar 1917 hat Lenin in der Schweiz einen Vortrag gehalten vor Schweizer Jungsozialisten und hat am Ende des Vortrags gesagt, ich bin ein alter Mann, ich werde das nie erleben, aber ihr seid noch jung, ihr werdet noch die Revolution erleben. 10 Monate später war er praktisch der Kopf einer revolutionären Regierung. So schnell kann das gehen. Ich sage nicht, dass wir im Oktober 2017 solche Zustände haben werden, aber ich sage nur, das war wirklich ein Jahr, was es in sich hat. Die Bolschewiki, Lenin und auch Trotzki, der eine eigene Geschichte hatte, aber im entscheidenden Moment mit Lenin, die beiden Organisationen zusammenführte, die haben immer klar gemacht, das kann nur der Auftakt sein für eine internationale Revolution. Die hatten nie irgendwas Nationalistisches im Kopf. Und deswegen haben sie ja auch die Kommunistische Internationale gegründet, gleich 1919, aus der Hoffnung, dass sie damit im Grund beitragen könnten, dass in den neu entstandenen kommunistischen Parteien entsprechende Kader sich heranbilden, die auch in der Lage wären, in ihren Ländern die revolutionäre Situation zu nutzen. Man kann davon sprechen, dass von 1917 bis 1923, ich würde es mal auf die Jahre eingrenzen, schon eine revolutionäre Epoche war. Und der Fokus war damals Deutschland. Und die besondere Tragödie im letzten Jahrhundert spiegelt sich auch hier wieder in Deutschland. Und ich würde sagen, die Krise damals, letzten Endes auch, was zum Aufstieg des Faschismus geführt hat, die Krise lässt sich konzentrieren und fokussieren auf die Führungskrise der Kommunistischen Partei in Deutschland. Wenn man das mal näher studiert, wird man feststellen, also die KPD von Anfang an, vom Gründungsparteitag an, hatte eine permanente Führungskrise, hat einen unheimlichen Verschleiß gehabt von Kadern. Die besten Kader, würde ich auch sagen, die haben ihr Leben gelassen, die wurden hingerichtet von der Konterrevolution gleich in den ersten Wochen der Revolution. Also Leute wie vor allem Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg wäre in der Lage gewesen, mit Lenin und Trotzki auf Augenhöhe in der Kommunistischen Internationale zu debattieren und auch die Probleme solidarisch, die Probleme der Unerfahrenheit der jungen Kader der KPD auszugleichen, daran zu arbeiten, dass die KPD auf der Höhe der Zeit gewesen wäre. Das war tragisch, dieser Tod. Auch Karl Liebknecht, der nicht der Theoretiker war, aber der auch eine wichtige Persönlichkeit war, ein sehr wichtiger Agitator. Andere wie Eugen Levinet und andere, ich also würde es den anderen 50 anderen Unrecht tun, aber ich kann nicht alle hier nennen. Das war praktisch die Tragödie, diese gescheiterte Revolution in Deutschland. Letzten Endes im Oktober 1923, weil das Jahr 23 auch noch von einer revolutionären Krise praktisch gekennzeichnet war in Deutschland. Aber dann wieder die Stabilisierung des Kapitalismus legte in Deutschland die Grundlage dafür, dass bei der dann Krise 6 Jahre später die Mittelschichten von der Linken, von der Arbeiterbewegung nichts mehr erwarteten und Richtung Faschismus gingen. Das war ein Faktor. Ich kann noch viel mehr darüber sagen, aber das war schon ein Wendepunkt. Aber es war auch ein Wendepunkt in Bezug auf die Sowjetunion. Wenige Monate später der Tod von Lenin im Januar 1924. Jahrelange Isolation der Revolution, eine Ermüdung, eine Demoralisierung auch der revolutionären Kader. Man muss sich vorstellen, das geht nicht spurlos an Menschen vorüber. Krieg, Bürgerkrieg, Interventionskrieg, alles geben, um die Errungenschaften der Revolution zu halten. Viele der Kader von 1917 waren tot, viele waren erschöpft und müde und demoralisiert und viele waren im Staatsapparat aufgesogen. Und das war dann praktisch der Nährboden auch für die Entwicklung dessen, was wir stalinistische Bürokratie nennen. Und das drückte sich dann aus in der These vom Aufbau des Sozialismus in einem Land. Stalin hat ja bis Lenins Tod gewartet, das war kein Zufall. Aber dann, kurz nach Lenins Tod, kam er erstmal mit dieser These vom Aufbau des Sozialismus in einem Land. Trotzki war ein vehementer Gegner, weil er durch und durch wie Lenin und andere Bolschewiki Internationalist war. Trotzki hat davor gewarnt, wenn diese These vom Sozialismus in einem Land unwidersprochen bleibt und jetzt einfließt in die praktische Politik, dann führt das zur nationalistischen Entartung der Kommunistischen Internationale und letzten Endes zur Selbstzerstörung der kommunistisch-stalinistischen Weltbewegung. Diese Prognose hat sich als richtig erwiesen. Die Komintern wurde 1943 aufgelöst von Stalin, praktisch als Zeichen an die Westalliierten, dass er mit Weltrevolution nichts mehr am Hut hat. Also als sich abzeichnete, dass die jetzt den Krieg gewinnen würden und Hitler Deutschland schlagen würden. Jetzt der Aufstieg des Stalinismus ist wieder ein Thema für sich. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dieses Buch, die Biografie von Trotzki über Stalin, haben wir jetzt endlich neu herausgegeben. Das ist eine Neuheit insofern, als das dem kompletten Manuskript von Trotzki entspricht. Das war von Genossen der IMT viel Arbeit. Das ist entstanden im Zusammenhang mit dem Enkelsohn von Trotzki, Stepan Wolkow, der jetzt im Alter von Anfang 90, also noch hochbetagt ist, aber noch sehr geistig fit ist, der den unseren Genossen praktisch die Manuskripte gegeben hat und gesagt hat, er will das noch erleben zu seinen Lebzeiten, dass das Werk rauskommt. Das, was vorher kursiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist ein bisschen zensiert und ein bisschen gekürzt, willkürlich gekürzt von damaligen Übersetzer in den USA. Jedenfalls auf Englisch zumindest ist da irgendwann mal, schaffen wir es auch auf Deutsch, zusammen mit Genossen aus Schweiz und Österreich. Aber das ist wichtig zu verstehen, die Kritik am Stalinismus ist ja nicht nur eine Kritik an der Person Stalins, sondern Stalin war ja nur, wenn man so will, eine Galionsfigur einer sich herausbildenden bürokratischen Führungsschicht. Aber wir nennen das Ding halt Stalinismus. Ich sage mal immer flapsig, wenn Stalins Mutter abgetrieben hätte, hätte sich wahrscheinlich irgendeine andere Persönlichkeit auch in dieser Rolle gefunden. Aber Stalin war derjenige, der als alter Bolschewik ohne große theoretische Prinzipien und so am besten in diese Funktion passte. Die Kommunistische Internationale wurde zum Instrument der sowjetischen Außenpolitik, also nur der vordergründigen Interessen dieser allmählich immer sich von der Masse abhebenden bürokratischen Elite. Die Opposition wurde marginalisiert, linke Opposition hat sich gebildet, erst in der Sowjetunion, dann international, wurde ausgeschlossen, verfolgt und später massenhaft auch praktisch getötet. Es folgte dann, und da müssen wir Trotzki unendlich dankbar sein, dass er unter Bedingungen von Exil, er war ja auch ein Flüchtling, ein Geflüchteter, ein Gejagter, staatenlos, der praktisch nirgendwo richtigen Aufenthaltstitel hatte und also von Land zu Land praktisch gehetzt wurde, dass er unter diesen Umständen die Zeit und die Konzentration fand, um die Entwicklung in den 20ern und 30ern zu analysieren und hat uns deswegen also reichhaltige Theorie hinterlassen. Vor allem, er war derjenige, der am klarsten, es gibt auch andere gute Schriftsteller aus der Zeit, aber Trotzki war derjenige, der die Tradition des Marxismus, revolutionär Marxismus, Bolschewismus verteidigte, weiterentwickelte, der sich auch in jahrelanger Arbeit mit der Entwicklung des Stalinismus beschäftigte. Und ich denke, so ein Höhepunkt dieser Analyse des Stalinismus war die Verratene Revolution, das Buch Verratene Revolution von 1936. Ich habe es hier auch drin, längere Definition. Wenn das gewünscht ist, kann ich das später auch vorlesen. Also wie er das ganz haargenau auseinander nimmt. Ein Übergangsregime zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Übergang heißt nicht, dass es von A nach B geht. Es kann auch wieder von B nach A zurückgehen. Übergang heißt immer, es kann auch wieder zum Kapitalismus zurückgehen. Hat er immer festgestellt. Und er sagte auch, Staatseigentum an Produktionsmitteln, Planwirtschaft, Außenhandelsmonopol sind zentrale Kennzeichen, die auch jeder Revolutionär zu verteidigen hat, bei aller schonungslosen Kritik am bürokratischen Charakter des stalinistischen Regimes, die Errungenschaften sind zu verteidigen. Er sagte, die Bürokratie, die stalinistische Bürokratie, die sich zum Marxismus-Leninismus bekennt, so ähnlich wie sich der Klerus der katholischen Kirche auch so zum Urchristentum bekennt und damit eigentlich auch wenig zu tun hat, wenn man mal so den Vergleich heranzieht. Er sagt, die stalinistische Bürokratie ist kein Garant für die Verteidigung von Planwirtschaft und Staatseigentum. Sie verteidigt diese Errungenschaften nur insofern, als diese Errungenschaften Quelle ihrer Privilegien sind. Wenn aber das System in eine Krise kommt, wird die stalinistische Bürokratie auch andere, sprich wieder bürgerliche, privatkapitalistische Eigentumsformen suchen, um ihre Privilegien zu sichern. Hat Trotzki 1936 prophezeit. Es hat über 50 Jahre gedauert, bis das sich bewahrheitet hat. Aber es war eine brillante Prognose, die eigentlich absolut richtig ist, wenn wir vergleichen später Gorbatschow, Jelzin, die Zerschlagung, Auflösung der Sowjetunion. Das war genau das, was Trotzki im Grunde prognostiziert hat. Aber man muss sehen, Trotzki war der Einzige, der wirklich sich abhob von der Masse, auch aller möglichen Marxisten. Aber in den 30er Jahren waren wir konfrontiert, oder die damalige Generation, mit Demoralisierung und Niederlagen. Und Niederlagen der Arbeiterbewegung sind schrecklich, nicht nur für diejenigen, die direkt darunter zu leiden haben, sondern Niederlagen sind auch ideologisch, politisch, theoretisch schrecklich, weil Bewegungen, Organisationen damit auch theoretisch zurückgeworfen werden. Also wenn man muss vorstellen, wie demoralisierend der Faschismus war in Deutschland, wo die KPD, wo die Stalinisten auch eine Schuld hatten daran, dass der Faschismus so reibungslos an die Macht kommen konnte, mit ihrer Sozialfaschismus-Theorie. Das nur mal, um das auch mal festzustellen. Und die 30er waren sehr schwer. Die Trotzkisten, also die Anhänger von Trotzkis in der linken Opposition, hatten es noch besonders schwer, weil immer noch Millionen revolutionäre Arbeiter auf Moskau, auf die Sowjetunion orientiert waren. Also die haben das nicht so schnell durchschaut, wie es vielleicht Trotzki durchschaut hat. Die haben auch Propaganda geglaubt, die hieß, Trotzkisten sind Faschisten, Trotzkisten sind Konterrevolutionäre und all das Zeug. Es war schwer. Also ich habe mit Veteranen in England mal gesprochen, die damals treue Kommunisten waren, und die haben auch gesagt, also von Trotzki und so haben sie nur gehört, dass er ein Konterrevolutionär ist und sowas. War schwer. Das waren die Anhänger von Trotzki waren kleine, isolierte Gruppen, und der Einzige, der wirklich auch einen längerfristigen Optimismus und Perspektiven hatte, war Trotzki. Aber Trotzki war isoliert durch seine persönliche Situation, hatte nicht die elektronischen Mittel der Kommunikation, die wir heute haben, um schnell mal eine Skype-Konferenz einzuberufen mit den Genossen. Das dauerte auf dem Postwege, dauerte das Wochen, bis die Information dann rüberkam. Dafür ist wirklich ein Wunder, was er alles an fantastischen Schriften produziert hat. Allein über Deutschland, wie er die Psychologie der Klassen in Deutschland vor dem Faschismus erklärt hat. Das muss jeder, der es noch nicht gelesen hat, lesen. Und sollte man sich gegenseitig zu Weihnachten schenken, diese Schriften, und so wirklich empfehle ich. Aber natürlich, und jetzt kommt auch die Rolle von jetzt... Trotzki war damals Ende der 30er in Mexiko, und Trotzki empfahl seinen kleinen Gruppen von Anhängern, das waren Dutzende, ein paar hundert bestenfalls in verschiedenen Ländern, gab auch in Deutschland trotzkistische Organisationen, die auch Opfer des Stalinismus wurden, nicht nur die Kommunisten oder die Sozialdemokraten, da habe ich auch einen Artikel drüber, auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, und so gibt es da auch konkrete Belege. Also jetzt kommt vielleicht, komme ich jetzt zu sprechen auf die Rolle von Ted Grant. Ted Grant 1913 bis 2006 quasi, also derjenige, der erstmal als junger Mensch, also mit paar 20, aus Südafrika, er war ja ursprünglich aus einer jüdischen Familie in Südafrika, dann nach Großbritannien kam, weil die damals bessere Bedingungen, also er und seine Mitstreiter, bessere Bedingungen in Großbritannien sahen für internationale revolutionäre Arbeit als in dem sich herausbildenden Apartheid-Regime am Ende der Welt in Südafrika. Das war auch eine richtige Einschätzung. Die ließen sich dann in England nieder, zwar auch wegen Commonwealth und so, wegen legaler Fragen am einfachsten und wegen der Sprache, und die begannen dann Aufbau der praktisch britischen Organisation des Trotzkismus. Und Ted Grant hat auch im Rahmen wirklich seiner Möglichkeiten uns hervorragende Schriften hinterlassen, schon damals über Faschismus, über den spanischen Bürgerkrieg, über den Verrat an der spanischen Revolution. Die haben aber dann auch begonnen, eine ernsthafte Organisation aufzubauen, die sich auf Industriearbeiter stützte. Die haben auch das beherzigt, was Trotzki gesagt hat, unter gewissen Umständen, Trotzki hat es ja Entrismus genannt, unter gewissen Umständen macht es Sinn, in großen reformistischen oder zentristischen Massenorganisationen zu arbeiten, wenn man da leichter rankommt. Also wenn man eine kleine Gruppe hat, wird man kaum gehört, wird man nicht wahrgenommen. Also da muss man dann überlegen, wie kommt man, wie verschafft man sich Gehör, und das haben die auch durchexerziert. Die haben eine Organisation aufgebaut, die auch im Zweiten Weltkrieg, England war ja relativ liberal. Churchill und diese Allparteienregierung in England hat ja beansprucht, wir sind Antifaschisten, wir bekämpfen Hitler, wir sind Demokraten und haben also relativ demokratische Rechte zugestanden. Die Genossinnen und Genossen haben das auch voll genutzt, gerieten aber in das Visier der Geheimdienste. Da gibt es dann so ein Dossier vom Innenministerium, wo dann haargenau aufgezeichnet wird, so viel besser als heutige Verfassungsschutzberichte, also viel detaillierter eben, was die Genossen so machen. Die haben Agitation betrieben, auch unter Soldaten. Junge Genossen wurden in die Armee gezogen, haben sich nicht deswegen versteckt, sondern gingen in die Armee und haben mit Soldaten revolutionäre Ideen diskutiert. Also auch im Sinne jetzt der Militärpolitik, auch früher von Trotzki und so, dass man auch in bürgerlichen Armeen durchaus arbeiten kann und da in politischen Debatten auch Anhänger findet. Das wäre allein so ein Thema für sich, die Erfahrung des britischen Trotzkismus in den 30er Jahren. Auch eine Sache ganz wichtig, der Internationalismus dieser Genossen. Am Kriegsende gab es ja viele deutsche Kriegsgefangene in England. Die Genossen haben nicht das, was die Stalinisten sagten, nämlich behandelt jeden Deutschen wie Nazi und spuckt ihm ins Gesicht und so, sondern sie haben gesagt, wir müssen die deutschen Kriegsgefangenen auch für revolutionäre Ideen gewinnen, damit die wieder in ihr Land zurückgehen, wenn die Gefangenschaft vorbei ist, damit sie da die revolutionären Prozesse vorantreiben. Und haben sogar Material in deutscher Sprache herausgegeben für deutsche Kriegsgefangene. Das auch nur mal ein Beispiel. Und das ist nicht ganz, also in der Geschichte ist nichts völlig umsonst. Das nicht ganz umsonst war, habe ich vor ein paar Monaten festgestellt beim Gespräch mit einem guten Freund aus der ehemaligen DDR. Der hat erzählt, unaufgefordert, kam er darauf, mein Vater, hat er gesagt, war Kriegsgefangener in London. Da hat er dann Trotzkisten getroffen, die haben ihm eine Zeitung gegeben, Socialist Appeal, und er fand sein Leben lang die Trotzkisten eigentlich ganz gut und ganz vernünftig. Der Mann war dann in der DDR und ist in den 90er Jahren gestorben. Also allein dieser Internationalismus, gibt es auch die Geschichte, französische Trotzkisten haben sich auch mit Wehrmachtssoldaten verbrüdert und die im Grund für die Ideen gewonnen. Und als die SS das mitbekommen hat, hat sie alle an die Wand gestellt und erschossen. Also weil so eine Verbrüderung natürlich für die Herrschenden absolut gefährlich war. Aber das war praktisch auch durch und durch der Internationalismus. Jetzt kommt aber die Frage, warum die ganzen Probleme des Trotzkismus und die Spaltungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist also, wenn man sieht, so ein bisschen so Karikatur wie Leben des Brian, was sich da abspielt. Man muss verstehen, was sind die Gründe. Ich will jetzt nicht über Einzelne persönlich herziehen, aber man muss verstehen, was waren da die objektiven Schwierigkeiten. Also die Schwierigkeiten waren die, es sind immer in erster Linie politische Probleme. Also alle Probleme sind politische Probleme in letzter Konsequenz. Die Frage war die, wie hat sich die Weltlage entwickelt? Wer vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg? Und was hat sich vielleicht verändert? Trotzki ist ja 1940 ermordet worden und hat ja an diesen Büchern, an anderen Klasseparteienführungen, anderen Schriften gearbeitet, bis zu dem Tag, 20. August, als er ermordet wurde. Das war ein schrecklicher Verlust für die ganze Bewegung, weil da niemand weit und breit war, der ihm das Wasser reichen konnte, damals von der Generation. Trotzki ging aber in den Schriften unmittelbar jetzt vor 1939, also bis Kriegsausbruch, davon aus, dass natürlich der Weltkrieg nichts lösen würde. Es war ein imperialistischer Krieg, nicht ein antifaschistischer Krieg, wie Sie es dargestellt haben, sondern im Wesentlichen ein Krieg zwischen imperialistischen Mächten, natürlich auch ein Krieg zwischen faschistischen Deutschland und anderen Mächten, aber im Wesentlichen ein imperialistischer Krieg. Ihm war klar, der Krieg würde die Probleme des Kapitalismus nicht lösen und der Krieg würde zu einer neuen revolutionären Welle führen. Trotzki hat dann auch sich überlegt, was wird aus der Sowjetunion, und hat da zwei Hauptmöglichkeiten in Betracht gezogen. Die eine Möglichkeit, also dass die deutsche Wehrmacht, die hatte ja im Grund die geballte Power des ganzen europäischen Kontinents hinter sich, dass die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überrollt, das Stalin-Regime stürzt und im Prinzip dann, wenn sie gesiegt haben, den Kapitalismus wieder einführt in der Sowjetunion. Das war eine reale Möglichkeit, die man auch erörtern musste. Eine andere Möglichkeit, was Trotzki immer auch betont hat, war, dass die Arbeiterklasse der Sowjetunion sich von diesen ganzen Schocks, Rückschlägen, Verfolgungen und so wieder erholt und dass sie praktisch eine politische Revolution, hat es genannt, eine politische Revolution macht zum Sturz der stalinischen Bürokratie und dann praktisch wieder zurück ansetzt zu einer gesunden Arbeiterdemokratie entwickelt, wie in den ersten Monaten unmittelbar nach der Oktoberrevolution 1917. Das waren ja wirklich hervorragende Entwicklungen, die aber dann gebremst und gestoppt wurden durch Krieg und Bürgerkrieg und so. Was aber am Ende des Zweiten Weltkriegs rauskam, war eine Konstellation, die eigentlich auch vor dem Zweiten Weltkrieg niemand prognostizieren konnte. Also man muss ja auch sagen, bei jedem Krieg, jede Macht, jeder Herrscher, der irgendwo einen Krieg vom Zaun bricht, hat sich immer irgendwie verschätzt und auch die kriegsführenden Nationen und Blöcke im Zweiten Weltkrieg haben sich irgendwie verschätzt. Also Stalin hat ja am Anfang gedacht, mit dem Hitler-Stalin-Pakt könnte er die Nazis begrenzen und hat auch schrecklich dann zur Demoralisierung von kommunistischen Kadern damit beigetragen. Hitler hat gedacht, er kann die Welt erobern, basta. Tatsache war, am Ende, also ab der Wende Anfang 1943, Schlacht um Stalingrad und so, war dann die Rote Armee trotz Stalin, aber letzten Endes war die Rote Armee auf dem Vormarsch und begann ein Siegeszug der Roten Armee, der nicht mehr zu stoppen war. Und dann kamen die Westmächte in Panik, weil bei Andauern jetzt dieses Vorrückens der Roten Armee Richtung Westen also die Möglichkeit bestand, dass die bis zum Atlantik, bis Kanal, Frankreich und so, dass den ganzen europäischen Kontinent praktisch überrollen. Und das war natürlich für die US-Imperialisten Panik. Deswegen haben sie dann eiligst auch die Landung in der Normandie und so organisiert und die Bombardements von Großbritannien. Jedenfalls, der langen Rede, kurzer Sinn, am Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Stalinisten weder von den Nazis gestürzt, noch von der Arbeiterklasse jetzt im Innern gestürzt, sondern die Stalinisten waren eine Weltmacht. Das konnte kein Mensch eigentlich prognostizieren, das war aber eine neue Situation und dem musste man Rechnung tragen. Und da hat es nicht genügt, wie manche im Lager des Trotzkismus zu sagen, aber Trotzki hat doch gesagt, in 10 Jahren ist die Vierte Internationale die große führende Kraft auf diesem Planeten. Es war eine neue Situation und die hatte dann auch Konsequenzen mit sich gebracht. Die Stalinisten waren eine Weltmacht, die Stalinisten haben mehr Prestige als je zuvor gehabt, auch in der Arbeiterbewegung, die waren die Sieger, also ihr wisst noch hier, Freier von Auschwitz, siegreiche Sowjetarmee und so. Das war aber auch für Leute, die nicht jetzt stalinophil waren, war das schon irgendwie klar. Die haben auch die meisten Opfer, muss man ja auch sehen, es waren 27 Millionen Opfer. Die haben Opfer gebracht, waren eine Weltmacht, haben halb Europa beherrscht. War ein Fakt. Die Kräfte des Trotzkismus waren schwach und Ted Grant war der Erste, im Grunde der Einzige unter diesen verschiedenen Köpfen. Ted Grant war auch dann aktiv, so als Vertreter der britischen Sektion in so Organen der Vierten Internationale. Aber Ted Grant war der Einzige, der frühzeitig und klar auf den Punkt gebracht hat, wir müssen damit uns abfinden, dass es sowas gibt wie eine Konterrevolution in demokratischer Form. Also er hat gesagt, das neue Kräfteverhältnis nach dem Zweiten Weltkrieg, einerseits die Stalinisten, und wenn die da die politische Macht haben, beschleunigt das auch den Prozess der sozialen Revolution, der Enteignung der Kapitalisten und Großgrundbesitzer. In Osteuropa entstanden wie Trotzki sagte, sowas wie deformierte Arbeiterstaaten. Trotzki sagte degeneriert in Bezug auf Russland, aber wir würden sagen deformierte Arbeiterstaaten von Anfang an, von oben natürlich, revolutionärer Prozess von oben, Enteignung von Großgrundbesitz, von Kapital. Aber im Westen war die Bourgeoisie nicht, wie manche im Trotzkismus sagten, nicht in der Lage, jetzt wieder so eine Art Militärdiktatur oder faschistische Diktatur aufzulegen. Weil es schon nach dem Zweiten Weltkrieg eine revolutionäre Bewegung gab. Also es gab in Westdeutschland, ihr wisst, es gab revolutionäre Stimmung, dass selbst in der hessischen Verfassung drinsteht, dass man Produktionsmittel sozialisieren kann und so, das ist alles nur Ausdruck davon. Es gab starke Klassenkämpfe in Italien, Frankreich, England, in Belgien, vielen anderen Ländern. Es war schon eine revolutionäre Stimmung. Aber die Stalinisten und auch die Reformisten, die Sozialdemokratie hat es benutzt, um natürlich dann Reformen rauszuholen, um die Arbeiterklasse wieder abzuwägeln. Die Kräfte des Trotzkismus waren viel zu schwach, um da irgendwelchen Einfluss zu gewinnen. Wo die Trotzkisten stark waren in einigen Ländern, das war zum Beispiel in Asien, als Vorreiter des antiimperialistischen Befreiungskampfes, weil die Stalinisten im Grunde zu den Alliierten gehalten haben und dann eine Lücke hinterlassen haben. Da in einzelnen Ländern waren die Trotzkisten, Sri Lanka und so, waren die Trotzkisten deswegen relativ stark. Also Tatsache ist, Ted Grant hat es auf den Punkt gebracht, es nützt nichts, wenn wir davon träumen, ich bringe es mal ganz flapsig, nützt nichts, wenn wir davon träumen, dass jetzt bald wieder eine Revolution und die vierte Internationale die führende Kraft wird, sondern müssen uns damit abfinden, dass die neue Weltlage die Stalinisten und die Reformisten, und die Stalinisten waren ja auch in kapitalistischen Ländern auch Teil des Reformismus, dass sie die Reformisten stärkt. In Großbritannien, Ted Grant, hier wird es auch gut beschrieben, 1945, Winston Churchill hat den Krieg gewonnen und wenig später die Parlamentswahlen verloren. Das ist ja fast was Einzigartiges, weil die Stimmung auch in der britischen Arbeiterklasse sehr revolutionär war. Nutznießer war die Labour Party. Labour Party, Clement Attlee, die aber mit einem sehr radikalen Reformprogramm dann auch ihre Basis aufgebaut hat. Also nationale Gesundheits-, National Health Service war praktisch eine Errungenschaft. Verstaatlichung der Eisenbahn, der Schwerindustrie, es waren alles Errungenschaften. Man guckt, wie sie jetzt die Eisenbahn zugrunde gerichtet haben durch Privatisierung. Das waren alles Fortschritte. Und das haben die Genossen dann gespürt. Die hatten in der Zwischenzeit die Revolutionary Communist Party in Großbritannien, und die haben einfach gespürt, es ist nicht mehr so ein Drive, weil im Grunde die Stalinisten sagten, was wollt ihr denn? Wir machen die Revolution in Osteuropa, was wollt ihr denn? Und die Reformisten sagten, was wollt ihr denn? Es geht doch den Arbeitern immer allmählich besser, so im Sinn von Bernstein und so, Reformen, was wollt ihr denn? Wir brauchen keine Revolution mehr. Das waren die realen Gegebenheiten. Und da konnte man natürlich sagen, verdammt schwierig, und Ted und so haben es gemerkt, manche der Genossen haben dann einfach Power verloren unter Druck der bürgerlichen Gesellschaft und so, und man musste eben dann sich das eingestehen, jawohl, es ist schwieriger geworden und jawohl, wir müssen quasi in Anführungszeichen überwintern. Wo das aber im Grunde, und das war ein Problem im Trotzkismus, wo sie das nicht gemacht haben, wo dann andere Tendenzen im Trotzkismus übersteigerte Perspektiven haben sie damit hatten, von Revolution, von vielleicht, dass ein neuer Krieg kommt, dass eine neue bonapartistische Diktatur kommt und solche Perspektiven vertraten, damit haben sie ihre Mitglieder und ihre Kader eigentlich verheizt und verschlissen. Und Ted Grant, das muss man ihm zugutehalten, hat als erster und mit aller Klarheit diese neue Gegebenheit analysiert. Und dann will ich jetzt mal so nochmal einen Streifzug machen durch die Entwicklung seither, nicht die Spaltung im Einzelnen und nicht irgendwie viele Namen nennen, sondern einfach fragen, was waren die politischen Knackpunkte, um die es ging, auch in der Nachkriegszeit. Also Ted Grant hat nicht gesagt, wir überwintern und jetzt warten wir mal 30 Jahre und was wieder kommt, sondern hat natürlich auch, wie immer, als Internationalist immer die Weltlage analysiert. Und da gab es dann heftige Debatten über die Einschätzung zum Beispiel von osteuropäischen Staaten. Und da gab es die Staatskapitalismus-Theorie, also die Tony Clift, das nenne ich mal, weil auch Marx 21 diese Theorie bis heute bringt und Ted Grant hat dagegen aber eine gute, klare Streitschrift verfasst im Sinne von Trotzki, dass es sagte, das ist kein Staatskapitalismus, was in Osteuropa oder so sich entwickelt. So, das kann man auch nochmal rumsenden, diese Auseinandersetzung mit der Staatskapitalismus-Theorie. Ganz wichtig, weil dann mit der Staatskapitalismus-Theorie könnte man heute zum Beispiel sagen, es ist doch scheißegal, ob wir in Kuba einen Castro-Kapitalismus oder einen Trump-Kapitalismus haben, ist alles Kapitalismus. Wenn man das als Kapitalismus bezeichnet und sagt, dass der Übergang vom einen zum anderen ist nur ein Schritt zur Seite, das ist eine völlig falsche und unmarxistische Theorie. Da auch viele Zitate von Trotzki, wo er auch dieser Theorie widerspricht, aber das war damals heißes Thema und wie gesagt, theoretische Fragen können ja in entscheidenden Wendepunkten auch ganz praktisch und auch tragische Folgen haben. Ted Grant untersuchte aber die damalige Weltentwicklung, die Suez-Krise, als in Ägypten ein radikales Regime unter Nasser den Suezkanal verstaatlichte, war auch ein Schlag gegen den britischen Imperialismus und die konnten das eigentlich nicht verhindern. Er untersuchte die Ungarische Revolution 1956, jetzt war ja der Jahrestag der 60. im Grunde auch ein Ansatz zu einer richtigen proletarischen politischen Revolution, zum Sturz der Bürokratie. Er untersuchte Frankreich, er untersuchte auch die Spaltung zwischen Sowjetunion und China. Das war auch ein wichtiger Punkt, weil im Prinzip war die Analyse, China ist auch ein deformierter Arbeiterstaat, auch wenn die sich gegenseitig so bekämpfen. Und es ging letzten Endes um einen Konflikt zwischen zwei bürokratisch-nationalistischen Cliquen, wo eben die Chinesen sich nicht mehr bevormunden lassen wollten. Das war jetzt nichts Großartiges, wie die Maoisten da jetzt irgendwie Wirbel drum gemacht haben bis zum heutigen Tag, sondern es waren letzten Endes ähnlich zwei stalinistische bürokratische Instanzen. Das war auch wichtig, denn ein Teil der sogenannten Trotzkisten hat den schrecklichen Fehler gemacht, den Maoismus als was Fortschrittliches und dem Maoismus hinterherzulaufen. Im Fall von Italien haben die Trotzkisten die maoistische Bewegung aufgebaut und damit sich fast zerstört, Anfang der 60er. Weil sie dachten, Mandela und andere haben gesagt, Mao Zedong wäre ein unbewusster Trotzkist, weil er sich mit denen in Moskau angelegt hat. Also falsche Theorie kann auch Organisationen zerstören. Im Fall von Jugoslawien haben sie auch mal gedacht, Mitte der 50er, Tito ist ein unbewusster Trotzkist, haben dann von Deutschland aus, da gab es eine kleine titoistische Splitterpartei, haben da alle Kräfte drauf orientiert, die UAP, und haben Jugendliche nach Jugoslawien geschickt, um in irgendwelchen Camps den angeblichen Sozialismus aufzubauen. Das ist aber auch nach einem Jahr wieder geplatzt, diese ganze Hoffnung des Titoismus. Also Ted Grant hat in den Fragen eigentlich immer klaren Standpunkt vertreten. Und dann auch die Frage, jetzt vielleicht nochmal ein letzter Schwerpunkt, ich weiß, die Zeit ist bald rum. Also die Frage der kolonialen Revolution. Ted Grant nannte das koloniale Revolution, also die revolutionären Prozesse in den ehemaligen Kolonien, vor allem in Afrika und in Asien. Die Länder, die hatten ja nicht diesen steilen kapitalistischen Aufschwung, der den Reformismus stärkte, sondern die waren halt auch nach der formalen Unabhängigkeit, Belgier, Franzosen, Niederländer, Briten und so, haben viele dieser Länder dann nicht freiwillig, auch nach langem Kampf, in die Unabhängigkeit entlassen, aber die waren wirtschaftlich noch mehr unterdrückt und ausgebeutet und die Lage war aussichtslos. Und das hat revolutionäre Prozesse in diesen Ländern beschleunigt. Und das ist bis zum heutigen Tag wichtig, diese Ideen von Ted Grant zur kolonialen Revolution zu verstehen. Also jetzt nach dem Tod von Fidel Castro besonders, habe ich wieder gedacht, also wie ich froh bin, also von Ted Grant auch ein Verständnis geerbt zu haben für die Prozesse in Kuba. Kuba war im Grunde so ein Hinterhof der USA, das Bordell der reichen Mittel- und Oberschicht in den USA, schrecklich unterentwickelt mit großer Armut. Die kubanische KP war sogar Mitglied der Regierung von Diktator Batista, weil er angeblich auch ein Verbündeter der USA war. Die Verbündete der Sowjetunion waren im großen antifaschistischen Krieg. Die kubanische KP spielte keine revolutionäre Rolle. Aber die Lage war so aussichtslos, der revolutionäre Druck, das Elend, die Verzweiflung, dass sich, wie das TED immer wieder so funktioniert, erklärt hat, diese Auswegslosigkeit, da wo die Arbeiterbewegung versagte, hat sich diese Auswegslosigkeit andere Persönlichkeiten gesucht, die dem Ausdruck verliehen. Und in Kuba war das so, diese, wenn man so will, völlig draufgängerische, waghalsige Aktion von Castro-Brüdern, Guevara und 100, 200 anderen, also zu landen und Guerillakrieg zu starten. Also man muss die bewundern. Wir sind nicht kritiklose Anhänger von so einer Taktik als Marxisten, aber man muss schon denen Anerkennung zollen. Die waren Draufgänger, das waren keine kleinbürgerlichen Parlamentarier und Karrieristen. Die haben ihr Leben gegeben, viele haben auch ihr Leben gelassen am Anfang, diesen Kampf zu führen gegen das Regime. Die es verstanden haben, die Bauern auch in dem Gebiet für sich zu gewinnen, mit politischen Forderungen und Reformen, und die dann eine Situation schuf. Später kam aber die Arbeiterklasse auch dazu, hat eine Rolle gespielt. Es wäre falsch zu sagen, die wäre ganz passiv gewesen. Aber jedenfalls dann in der kubanischen Revolution fiel ihnen die Macht in die Hand, 1959. Castro war am Anfang eigentlich ein bürgerlicher, kleinbürgerlicher Demokrat oder ein linker Sozialdemokrat, können wir vielleicht sagen. Er wollte am Anfang nicht die Wirtschaft verstaatlichen, er wollte nicht sich an die Sowjetunion anlehnen, aber er wurde durch die Umstände dazu getrieben, dann zu verstaatlichen. Und dann die Blockade und dann die Invasion der Schweinebucht hat ihn dann vollends dann dazu getrieben, blieb ihm nichts anderes übrig, faktisch, als dann praktisch sich an die Sowjetunion, an den RGW, an Ostblock anzulehnen. Und damit war im Grunde dann auch so eine Art von stalinistischem Regime zwangsläufig auf Kuba. Also vielleicht eine mildere Form von Stalinismus und viel populärer als in den Ländern, wo jetzt in Osteuropa einfach vom Kreml her die Führungsschicht eingeflogen wurde nach 1945, aber trotzdem auch eine Art von Stalinismus. Aber wichtig ist heute, dass man sieht, Kuba hat, und das ist auch ein kleines Wunder, bis heute diese Errungenschaften erhalten, die sich festmachen im Gesundheitswesen und im Bildungswesen, die unbedingt zu verteidigen sind. Also zwei Minuten, okay. Das wollte ich nur sagen. Kuba hat aber einen anderen Nebeneffekt gehabt, nämlich dass in ganz Lateinamerika junge Kader versuchten, das genauso zu machen, nach dem Motto, wir machen es jetzt wie die Kubaner, wir holen uns ein paar Waffen, wir gehen in den Dschungel, wir machen Guerillakampf. Und das war natürlich fatal, und das war auch unmarxistisch. Und das wurde auch von Ted Grant scharf kritisiert. Da gab es dann auch zu Zerwürfnissen und so. Weil also Che Guevara selbst, das ist auch eine Tragödie, der war ein feiner Mensch und war auch lernfähig und war auch instinktiv antibürokratisch, sagen wir. Da gab es bei ihm Tendenzen, sich in so einer Situation auswegslos in Bolivien einfach zu opfern. Gut, wir reden. Die Tochter von Che Guevara, die ich mal interviewt habe und gefragt habe, war es nicht sinnlos, hat gesagt, ist nicht sinnlos, sie fragen mich jetzt auch über meinen Vater, also man redet über ihn, ist doch nicht ganz sinnlos, aber es war nicht die angemessene Strategie, revolutionäre Strategie. Unsere Position war immer, revolutionärer Marxismus betont die Rolle der städtischen Massen der Arbeiterklasse und nicht des Guerillakampf. Das kann nur Beiwerk sein, das kann unterstützend sein, aber nicht zentral. Und es ist verbrecherisch, wenn man junge Kader im Grunde in den Untergrund schickt. Es artet aus, letzten Endes, in individuellen Terrorismus in vielen Fällen. Ganz Lateinamerika war davon übersät in den 70ern. Und im besten Fall, wenn die es überlebt haben, jetzt viele von denen, die damals Guerillakämpfer waren, sind jetzt bürgerliche, reformistische Staatsmänner geworden, wenn man sich mal die Biografien anschaut. Aber das ist das Problem. Und so wie Kuba haben wir auch im Rahmen der kolonialen Revolution viele andere Entwicklungen analysiert. Ich sage es nur noch schlagwortartig, können wir eine Diskussion dann auch vertiefen. Auch Afghanistan. Afghanistan gab es auch einen deformierten Arbeiterstaat ab 1979. Und den haben sie dann mit aller Macht zerschlagen. Da haben sie den Fundamentalismus, diese Muslimrebellen und so vom Westen her unterstützt und uns die Situation eingebrockt, die wir jetzt haben. Also Fluchtursache, Konterrevolution, sage ich immer heute. Genauso Syrien. Syrien war auch ein sehr starker Prozess Richtung deformierter Arbeiterstaat unter dem alten Assad, auch Anlehnung an DDR und Sowjetunion. Und der junge Assad hat aber dann wieder angefangen, kapitalistische Eigentumsformen einzuführen, zu privatisieren. Aber weil er jetzt den Imperialisten immer noch ein Dorn im Auge war, haben sie ihn versucht, jetzt im Grund wegzubomben mit diesem Stellvertreterkrieg. Aber offensichtlich haben die Imperialisten das jetzt nicht geschafft, muss man auch feststellen. Aber so, auch so denke ich, die Theorien, die wir damals über Jahrzehnte mit Ted Grant diskutiert haben, sind auch heute noch aktuell. Und wenn man heute mit Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien so redet, kommt man wieder auf die Grundfragen. Und viele von denen haben auch was drauf. Und das deutsche Kapital will syrische Flüchtlinge, weil die so ein hohes Bildungsniveau haben, was auch letzten Endes eine Errungenschaft ist dieses deformierten Arbeiterstaats, wenn man so will, bei aller Kritik. Soll ich mal hier Cut machen. Ich glaube, ihr könnt auch jetzt Fragen stellen, mitdiskutieren. Ich freue mich auf eine lebhafte Debatte und kann vielleicht noch ein, zwei Punkte später einbringen. Vielen Dank. Danke. Ja. Vielen Dank für diesen jetzt großen historischen Abriss. Ich nutze jetzt mal hier meine Moderatorenrolle, um dir ein paar Fragen zu stellen, also ein paar grundsätzlichere Fragen zu IMT und dann übergebe ich das Wort auch an andere. Ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar würde mich interessieren, du hast ja in der Ankündigung auch gesagt gehabt, dass du, also was hast du ja auch in deinem Vortrag gemacht über Ted Grant als Pionier des britischen Trotzkismus. Und mich würde interessieren, vor allem die Gründung der IMT, also was da die Ursache, also in den 90er Jahren sozusagen der Spaltung zwischen euch und Militant war, was die historische Situation war, warum ihr euch gespalten habt, warum, welches Programm ihr irgendwie, falls ihr ein Programm vertretet, welches Programm ihr vertretet, was eure irgendwie Ziele damals und auch heute irgendwie waren, und wie ihr das mit euren Aktivitäten, also wie ihr irgendwie mit eurer sozusagen Praxis irgendwie eurer Theorie versucht, gerecht zu werden. Und da wir ja auf unserem Slogan sozusagen ja sagen, dass die Linke tot ist, also der eine Teil, würde mich interessieren, was du irgendwie über den heutigen Zustand der Linken sagen würdest und was, wie ihr irgendwie versucht, dem zu begegnen und wie ihr, also in eurer praktischen Arbeit, was ihr da sozusagen macht. Und so viel erstmal dazu und dann übergebe ich das Wort gerne. Also du kannst erstmal darauf antworten und dann... Okay, also das, was ich jetzt bisher geschildert habe, das waren so die theoretischen Fundamente, die wichtig waren für Ted Grant, um im Grund die Ideen von Trotzki zu retten vor allerlei. Ich habe ja das geschildert, das war, ist ja ist absolut nicht übertrieben, was es für, ich sag mal, Abweichungen oder opportunistische Anpassungen und sonst was gab, auch im Namen des Trotzkismus. Und Ted hat halt diese grundlegenden Aussagen verteidigt, auch wenn scheinbar jetzt die Zeit irgendwie überholt war. Aber er hat gewusst, wir müssen überwintern und wir müssen Ideen bewahren, es kommen wieder andere Zeiten. Also zum Beispiel Orientierung auf die Arbeiterklasse war in den 50er, 60ern in Westeuropa schwierig, weil wenig richtig große, spektakuläre Klassenkämpfe waren, aber in den 70ern hat sich schon wieder geändert. Zum Beispiel die portugiesische Revolution 1974, nach fast 50 Jahren Militärdiktatur und Ausrottung sozialistischer Ideen und so, war das eine spontane Revolution, auch vor dem Hintergrund der Kolonialkriege, die sehr weit nach links ging, zur Enteignung von Banken, von Schiffswerften, von Betrieben, Besetzung von Ländereien und so führte, dann aber auch nur wieder später praktisch gebändigt wurde mit Hilfe der Reformisten und der Stalinisten. Nur mal als Beispiel. Also alle die Sachen, könnte man noch viel mehr anführen, hat er dann auch wirklich sehr gut analysiert. Das kann man alles wiederholen. Aber in Großbritannien kam eigentlich in den 60er Jahren eine Wende. Also die kleine Organisation von Ted Grant hat in den 60er Jahren seriös begonnen, mit der Zeitung Militant in der britischen Labour Party eine Basis aufzubauen. Militant. Ja, genau. Intrismus zu betreiben? Oder? Genau, ja. Intrismus. Ich meine, Intrismus war ja immer im Trotzkismus ein Punkt. Intrismus ist übrigens kein Allheilmittel. Also man soll nicht sagen, mach Intrismus und du hast alle Probleme gelöst. Intrismus gibt dir Möglichkeiten in die Hand, aber es hängt immer noch davon ab, wie man das macht. Man kann's auch. Kannst du das vielleicht für andere erklären, irgendwie, was man darunter versteht? Okay, ja klar, gerne. Also Intrismus ist ein Begriff, den Trotzki geprägt hat 1934, damals in der schrecklichen Situation der Isolation und Verfolgung seiner Anhänger in verschiedenen Ländern, wo er sagte, wenn ihr eine kleine Gruppe habt und wenn ihr Möglichkeiten habt, irgendwo in größeren linken Organisationen zu arbeiten und da Anhänger zu finden, dann macht das. Nicht um jeden Preis, nicht einfach sagen, wir gehen jetzt irgendwie in eine sozialdemokratische oder eine linkssozialistische Partei rein, aber wenn es Möglichkeiten gibt, wenn in diesen Parteien eine Gärung stattfindet, wenn sich da ein linker Flügel, eine Opposition herausbildet, ist es wichtig, dass man da reingeht und sich dafür nicht zu schade ist. Das haben sie in Frankreich gemacht, das haben sie in England gemacht. Wo sie es nicht gemacht haben, war Spanien. Und das war wirklich fatal, weil in Spanien damals die sozialistische Jugend sich in den 30ern sehr stark radikalisiert hat und die Anhänger von Trotzki seinen Rat missachteten und nicht reingingen. Das Ergebnis war, dass die Stalinisten in Spanien dann die sozialistische Jugend übernommen haben und dann später auch damit die Revolution abgewürgt haben. Also ich erinnere nur an den Film Land and Freedom von Ken Loach, der den Prozess gut beschreibt. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen eingehen. In England hieß das in den 50ern war Ted Grant der Meinung, egal ob Entrismus oder nicht, da ist nicht viel zu gewinnen, weil in der Labour Party eigentlich eine relative Zufriedenheit und Ruhe war. Aber in den 60ern gab es wieder frische Ansätze vom Klassenkampf. Da gab es eine Labour-Regierung, die hat nicht die Erwartungen erfüllt, die in sie gesetzt wurden. Und das hat dann erste Oppositionsströmungen gestärkt. Und da war es dann sinnvoll, drin zu arbeiten. Aber nicht sich drin aufzulösen. Entrismus heißt nicht, dass man sich auflöst und anpasst. Hauptsache, man ist drin, sondern dass man als klare Strömung sichtbar ist und klare organisatorische Unabhängigkeit auch verteidigt. Das haben die gemacht. Die haben in den 70ern dann die Mehrheit der Jungsozialisten gehabt. Die haben dann aufgebauten Einfluss in der Partei, in Parteigremien, hatten starke Delegationen auf dem Parteitag, haben einige tausend Mitglieder gewonnen bis Ende der 70er, Anfang der 80er. Also von der kleinsten trotzkistischen Organisation zur größten in England. England war immer für den Trotzkismus auch viel wichtiger als Deutschland. Deutschland war die Tradition auch unterbrochen. Haben es geschafft, die stärkste trotzkistische Kraft zu werden. Man sieht sogar, es ist die fünfte Partei im Land und die bürgerlichen Medien haben Enthüllungsgeschichten geschrieben, so nach dem Motto The Rats Under the Beds und Unterwanderung und sowas. Also wie man es so kennt. Und das Problem ist, ich würde sagen, das ganze Ding wuchs bis zu einem gewissen Punkt. Die haben einen Kampf geführt um Liverpool, Kampf gegen die Poll Tax. Also in Liverpool hatten die Mehrheit in der Partei, in der Stadt Liverpool. Und dann waren sie unter Druck, jetzt mussten sie was liefern. Wenn du eine Mehrheit in der Partei hast, in einer Großstadt, Größe von Frankfurt, und die Partei hat die Mehrheit im Rathaus, dann musst du zeigen, was du bringst. Dann kannst du nicht die übliche reformistische Politik machen. Dann haben sie einen Kampf geführt gegen die Zentralregierung, gegen die Kürzung, gegen das Ausbluten der Kommunen. Das waren hervorragende Kämpfe. Andere Kämpfe haben sie geführt. Aber ein Problem war in den 80ern, dass die Organisation sich ein bisschen übernommen hat. Und dass dann vor lauter Aktionismus die Theorie zu kurz kam. Und in den 80ern war schon eine gewisse Wende wieder im Klassenkampf. Wenn man die Nachkriegsentwicklung betrachtet, 70er bis Mitte der 80er, war ein Aufschwung der Klassenkämpfe, aber dann kam die sogenannte neoliberale Wende mit Reagan, Thatcher und Kohl, wieder eine Defensive der Gewerkschaften, und es war wieder schwieriger geworden. Und unter diesen Bedingungen wäre es nötig gewesen, wieder mehr Theorie, mehr Festigung zu machen. Aber die Organisation ist irgendwie praktisch entglitten. Die Organisation wurde Opfer ihres eigenen Erfolgs. Und Ted Grant wurde in der eigenen Organisation, zwar übrigens zum dritten Mal in seinem Leben, in der eigenen Organisation marginalisiert, als alter Trottel dargestellt und rausgeschmissen. Der Knackpunkt war, die Organisation hat damals gedacht, wir brauchen die Labour Party nicht mehr, wir gründen eine neue Partei, wir präsentieren uns als unabhängige Partei, die Massen kommen dann zu uns, wir müssen nur laut genug als Partei uns darstellen. Und Ted Grant hat davor gewarnt, hat gesagt, das ist ein Versuch, mit organisatorischen Mitteln politische Probleme zu lösen. Wenn man jetzt sagt, wir müssen eigentlich stärker sein, warum sind wir nicht stark? Weil wir nicht eine Partei sind, also machen wir eine Partei und dann sehen die Massen, wir sind eine Partei und dann kommen sie. Das war so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und die Rechnung ging nicht auf. Da gab es dann Debatten und Ted Grant hat sich vehement gegen so eine Wende gestellt. Und er und andere, Alan Woods und auch international, also die Ideen verteidigten Leute wie wir, wurden dann knallhart auf bürokratische Weise ausgeschlossen. Also wir haben halt auch gelernt, auch im Lager des Trotzkismus ist man nicht jetzt frei von Versuchungen mit stalinistischen Organisationsmethoden, eigene Widersacher in der Organisation fertig zu machen. Haben wir leider gelernt, es war schmerzhaft, aber das war praktisch die Erfahrung. Ted Grant wurde damals 1992 zum dritten Mal in seinem Leben aus der eigenen Organisation rausgeschmissen. Wenn man jetzt sagt, 25 Jahre später, diejenigen, die damals gesagt haben, wir machen jetzt was Unabhängiges, die Massen kommen zu uns, haben nach 25 Jahren, müssen sich eingestehen, Fehlanzeige. Die haben zwar kandidiert, haben sich Socialist Party genannt, haben dann immer wieder kandidiert. Ich kann mal eine Statistik bringen in Coventry und anderswo, von Wahl zu Wahl eigentlich immer weniger Stimmen bekommen. Jetzt haben wir das Phänomen Corbyn, eine Labour Party. Eigentlich das, was Ted Grant vorausgesagt hat, es hat nur verdammt lang gedauert. 25 Jahre sind im Leben eines Menschen für manche so das halbe politische Leben oder ein Drittel. Also 25 Jahre sind verdammt lang. Aber was sich gezeigt hat, die Massen jetzt gehen nicht zu, man hat in England eine Socialist Party, Socialist Workers Party, Communist Party, Communist Party of Great Britain, Marxist, Leninist, Respect und alle möglichen kleinen Parteien hat man, Scottish Socialist Party und alles mögliche, aber die Masse geht im Moment zu Corbyn und zur Labour Party und mit dem Faktor Corbyn. Also dieses Phänomen, dass praktisch innerhalb der Labour Party nach jahrzehntelanger Passivität, also das war wirklich innerlich fast tot, ich würde nie sagen, etwas ist ganz tot, aber es war fast tot und plötzlich, weil eben, sagen wir, die Stimmung in der Bevölkerung, in der arbeitenden Bevölkerung, in der Jugend durch die Wirtschaftskrise, verschlechterten Lebensstandard, die haben ein Riesenproblem mit Studiengebühren in England, im Gegensatz zu hier. Der akkumulierte Frust hat sich ausgedrückt. Dann kommt plötzlich ein linker Außenseiter in der Labour Party und drückt das aus, so wie Bernie Sanders in den USA auch ausdrückt. Was die Massen kommen, ein alter Mann, der nicht eigentlich, wo man denkt, so ein alter Typ, der zieht niemand. Und plötzlich Sanders und Corbyn haben da Ähnlichkeit bekommen. Die können ausdrücken, was so die Stimmung ist und ziehen wieder. Und die Labour Party ist jetzt praktisch die größte politische Partei in Westeuropa. Das sind Dinge, also Ted Grant würde sagen, wenn er noch leben würde, I told you so. Eigentlich eine Bestätigung der Perspektiven. Und insofern kann man sagen, mit einer gewissen Genugtuung, es war richtig, an dieser Perspektive festzuhalten, auch wenn es verdammt schwer war, sich da durchzubeißen. Also das ist so eine praktische Sache. Da gab es dann auch andere Dinge, Einschätzungen zu Russland und so, kann man aber auch noch vielleicht separat mal. Danke, dann nehme ich nochmal Fragen von. Also, hat jemand hier von der Seite? Du hast dich erst gemeldet? Okay. Dann erstmal deine Frage und dann kannst du darauf antworten kurz und dann nehme ich später dich dran. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. War sehr informativ und interessant. Ich würde eine Frage so zu ein paar grundlegenden theoretischen Annahmen deiner Strömung stellen. Und zwar vor allem zu viel über so Verstaatlichung geredet, Verstaatlichung der Sowjetunion, aber auch allgemein. Mir ist da die Frage aufgekommen, also du hast gemeint, dass das Errungenschaften sind. Gibt es da einen Unterschied zwischen also Staatlichen Arbeiterstaaten und Staatlichen in den kapitalistischen Staaten oder sind es beide gleichermaßen Errungenschaften? Wenn ja, warum? Und daran anschließend stellt sich mir für die Frage, so was bedeutet Revolution für dich? Kann man gewissermaßen, wenn Errungenschaften der kapitalistischen Staaten schon so als Verstaatlichung von Errungenschaften in kapitalistischen Staaten sind, kann man dann so quasi auf parlamentaristischen Wege einfach nur durch irgendwie Verstaatlichung der Hauptindustriezweige, wie das ja beispielsweise im Ersten Weltkrieg in Deutschland passiert ist, aber auch in ganz anderen Formen, dann später auch, kann man dann also auf so einem evolutionären Weg zum Sozialismus gehen? Was bedeutet Revolution für dich? Also was ist mit dem berühmten Zusatz von Marx und Engels zum Kommunistischen Manifest nach der Pariser Kommune, dass das Proletariat den Staatsapparat nicht einfach in die Hand nehmen kann, sondern ihn zerschlagen muss? Also was muss da zerschlagen werden? Ja. Direkt, oder? Ja, ich würde sagen, ja. 5, okay, dann stopp. Nein, die 5 Minuten sind für eure Fragen, so, das haben wir vorab geklärt. Aber ja, bitte versuchen, genau, wir haben noch so 14 Minuten. Ich wollte eine Frage noch stellen, Also, Verstaatlichung, Vergesellschaftung, Sozialisierung, Überführung, Gemeineigentum oder wie immer man das Ding nennt, ist für uns in erster Linie eine Übergangsforderung. Also Übergangsprogramm von Trotzki aus dem Jahr 1938, da beschreibt er ja auch, wir sind natürlich generell für eine Enteignung der ganzen Bourgeoisie und Zerschlagung Staats- und Arbeiterkontrolle, aber das schließt nicht aus, dass wir unter gewissen Umständen aus taktischen Gründen auch die Enteignung einzelner Gruppen von Kapitalisten fordern. Enteignung, auch sagt er. Und insofern sage ich, also zum Beispiel im Landesparteitag der Linken in Hessen habe ich einen Antrag eingebracht, also Vergesellschaftung der Banken, Verzicht auf Entschädigung oder Entschädigung nur bei erwiesener Sozialbedürftigkeit von Kleinsparern, aber sonst keine Entschädigung der Bourgeoisie und demokratische Kontrolle und keine üppigen Managergehälter, also Übergangsforderungen, es kam da sogar durch. Die haben versucht, das ein bisschen zu stoppen. Christian war auch dabei, aber das kam durch. Es ist eine Übergangsforderung. Also das heißt, unter gewissen Dingen, unter gewissen Umständen fordert man bei bestimmten Konflikten die Enteignung bestimmter Kapitalgruppen. Wenn irgendwie ein Betrieb geschlossen werden soll, dann ist es naheliegend, dass man sagt, Arbeiterkontrolle in dem Betrieb und Enteignung dieses Kapitalisten. Und das soll praktisch in öffentliches Eigentum überführt werden, von der Belegschaft dann kontrolliert werden. Also wohlgemerkt als Übergangsforderung. Das ist noch nicht fertiges sozialistisches Modell. Die Frage ist Staatseigentum im Kapitalismus. Also Rosa Luxemburg macht sich auch ein bisschen lustig darüber und sagt, das ist genauso, also man soll nicht einen Fetisch daraus machen, dass jetzt öffentliche Betriebe im kapitalistischen Staat schon sozialistisch wären, so wie sagt sie irgendwie so ein bisschen, so macht sie so einen Spruch über das Anzünden von Gaslaternen, das ist ja auch noch nicht schon gesellschaftliche Kontrolle und sowas. Da hat sie natürlich recht. Nichtsdestotrotz, bei Engels gibt es mal so eine Aussage, wo er sagt, das Staatseigentum ist nicht hinreichend, aber eine notwendige Voraussetzung für sozialistische Planung. Aber natürlich geht es uns nicht um Staatskapitalismus. Also Staatskapitalismus ist eine Form, also nicht das, was Tony Cliff meinte, sondern Staatskapitalismus hatten wir beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich oder anderen Ländern, wo aus historischen Gründen heraus Großteil der Industrie in Händen des Staates war. Aber selbst wenn 70-80% staatlich sind, ist das immer noch ein bürgerlicher Staat, wenn es im Grunde der alte Staatsapparat ist. Also es gab hier auch einen hohen Anteil von Staatsindustrie. VW war ja auch mal staatlich in den 50er Jahren, dann haben sie es privatisiert über Volksaktien. Ich würde sagen, der Kampf gegen Privatisierung im bürgerlichen Staat ist trotzdem wichtig, also wo man einiges aufzeigen kann, weil ein Staatseigentum an Post, an der Post, an Bahn, wenn es um kommunale Dinge geht, auch Universitäten, ob die jetzt staatlich sind oder ob die privaten gehören, wie in manchen Ländern, das ist schon ein Unterschied. Ohne, dass man jetzt das so sozialistischen Musterbetrieben erklärt. Ich hoffe, ich kann mich jetzt zu später Stunde klar ausdrücken. Also Kampf gegen Privatisierung halte ich für wichtig, weil man da auch die Eigentumsfrage, die Frage der Kontrolle klar machen kann. Also Eine Privatisierung von wichtigen Betrieben ist ein Rückschritt auf dem Weg zum Sozialismus. Aber staatliche Post, die alte Bundespost, die alte Bundesbahn war noch kein Sozialismus, längst nicht. Es war bürgerlicher Staat. Und natürlich ist es für uns nach wie vor die Grundlage, der bürgerliche Staat taugt so nichts für die sozialistische Entwicklung. Also das, was Sie sagen über die Pariser Kommune, ist absolut richtig. Zerschlagung des bürgerlichen Staates. Wir haben darüber auch diskutiert, muss das zwangsläufig Blutvergießen bedeuten? Nein, das muss es nicht. Also wie man sieht in Revolutionen, die Machteroberung durch Organe, durch Massenorgane, durch Räte, wenn die entschlossen und rasch und konzentriert läuft, kann das relativ weitgehend unblutig sein. Das sieht man, da war die Möglichkeit in Portugal, sieht man auch in der russischen Revolution. Aber man muss natürlich im Klaren sein, die Konterrevolution wird nicht schlafen und die Konterrevolution wird versuchen, das wieder rückgängig zu machen. Und in Chile ist ja das beste Beispiel, was wir auch immer wieder argumentieren, der reformistische Weg zum Sozialismus, Akzeptanz der Machtstrukturen im bürgerlichen Staat, der musste zwangsläufig auch zu diesem Putsch führen. Und ich weiß, Ted Grant hat da auch gute Analysen geschrieben und auch davor gewarnt, dass man im Grunde die bürgerliche Armee spalten muss und die Soldaten organisieren muss gegen die Generäle. In Chile war das so, ein Fünftel der Armee hat am Putsch aktiv teilgenommen, aber 4/5 waren eigentlich nicht dafür, aber waren nicht organisiert. Und Präsident Allende, klassischer Reformist, hat eben die Legalität des Staates akzeptiert. Wir haben letzte Woche hatten wir Diskussionen über dieses Schwarzbuch Bundeswehr in der Linken, und da habe ich auch dann die Frage gestellt, was machen wir hier? Die Bundeswehr ist auch hauptsächlich ein Instrument des Bürgerkriegs nach innen, also nicht nur Außeneinsatz der Bundeswehr. Was machen wir? Also es gibt selbst in der Bundeswehr, kam in der Diskussion raus, gibt es auch unzufriedene Soldaten, die muss man organisieren. Und natürlich die Frage der Arbeiterbewaffnung ist im Moment nicht eine akute Frage, die man jetzt mit der Übergangsforderung bringt, aber Frage der Verteidigung gegen Faschisten, gegen bürgerlichen Staat und so wird sich irgendwann unweigerlich stellen. Ja, Daniel, du hattest dich erst gemeldet, dann kannst du Zeit antworten und dann nehme ich dich drauf. Ich versuche es noch ein bisschen auf irgendwie alles ein bisschen zusammenzufassen. Und dann eine Frage anzuschließen. Also ich war selbst bei Marx 21 ganz lange in der Linkspartei aktiv und bin ausgetreten vor Jahren. Unter anderem mit dem Grund, dass die Frage, also bei der Frage des Zentrismus immer auch die Frage bei aller Politik irgendwie mitschwingt, wer führt wen. Also die Vorstellung der einen Team nach Marx 21 ist ja eigentlich, dass die Massen sich in der Politik, also wenn sie sich politisieren, zuerst zu ihren traditionellen Massenorganisationen wenden, das heißt Gewerkschaften oder traditionelle sozialdemokratische Parteien und so weiter. Weil wenn man das dann, und deswegen ist auch der Grund, weshalb die Marxisten in diesen Organisationen mitarbeiten sollen, so die Argumentationsweise, dass man nicht den Kontakt zu den Massen verliert, wenn sie dann politisch werden. Und dort die Frage ist, dort ist halt irgendwie die Frage, wer führt wen in der Linkspartei. Und ich habe den Eindruck, dass bei Marx 21, sowohl auch bei der AMT oder der SAV oder anderen Strömungen, die das ja ähnlich versucht in der Linkspartei, habe ich den Eindruck, dass es gerade andersrum ist. Dass rechte Kräfte, also die Rechten der Partei, eher die Linken vor sich hertreiben. Und so den Kurs der Partei bestimmen. Du nimmst auch immer wieder auf Trotzkis Übergangsprogramm Bezug und Trotzki stellt dieses Übergangsprogramm auf, eben deswegen, weil man irgendwie diese Zweiteilung des Programms irgendwie der klassischen Minimal- und Maximalforderung irgendwie entgegenstellen will, also dass man das überwindet. Also dass man irgendwie Tagesforderungen direkt mit dem Kampf um die politische Macht verknüpft. Und wenn man jetzt auf die Frage, wenn man jetzt irgendwie konstatiert, und so ist der Eindruck, und ich würde gerne wissen, was du dazu sagst, ist, wenn man jetzt konstatiert, dass ihr nicht die Linkspartei führt, sondern die Linkspartei Marx 21 und Co. oder auch die RMT, so habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass ihr wieder sozusagen mit diese Trennung vom Minimal- und Maximalprogramm reproduziert in dem Sinne, dass das Minimalprogramm das Programm der Linkspartei ist und das Maximalprogramm sozusagen euer Programm. Dass ihr dann irgendwie nebenher laufen habt in allzu ferner Zukunft. Weil konkret sieht ja die Praxis von diesen Gruppen so aus, dass sie sich ja für die Linkspartei auf die Straße stellen und für die Linkspartei unter ihrem Slogan und mit ihrem Programm Werbung machen. Genau, und so ist die Frage, ob du das ähnlich einsiehst, ob du siehst, ob du das Problem tatsächlich siehst und ob das auch diskutiert wird, weil die Frage des Zentrismus, ich komme auch gleich zum Ende, ist ja auch immer so, wie lang setzt man diese Strategie an? Du sagst, die anderen Organisationen, die abseits der Massenorganisationen versucht haben, sind es alle marginal geworden, aber diese Strategie wird ja auch schon seit 10 Jahren in der Linkspartei versucht und ich sehe keinen nennenswerten Schritt nach links der Linkspartei. Also das, was man eigentlich ursprünglich hat, also Entrismus sollte ja entweder, man übernimmt den Laden oder man spaltet ihn. Ich meine, das ist so irgendwie diese zwei positiven Outputs, die man eigentlich haben könnte. Und jetzt seit 10 Jahren passiert gar keins von beiden. Das ist auch im Hinblick, das ist auch das Aktuelle irgendwie auf 2017 Bundestagswahl zu münzen. Es ist ja auch in diesem Hinblick sehr interessant, weil unter welchen Umständen und so weiter unterstützt ihr denn die Linkspartei bei der Bundestagswahl, zumal irgendwie gerade Diskussionen auch vom linken und rechten Flügel, das ist ja das Interessante, dass sowohl Wagenknecht als auch der rechte Flügel der Partei der PDS eine Regierungsbeteiligung anstreben. Und wie steht ihr dazu? Was ist denn eure Position dazu? Also diese zweierlei Aspekte mit dem, wer führt wen und irgendwie das auf heute bezogen und unter welchen Umständen? Wer hat es in sich, die Frage? Die Frage hat es in sich. Kannst ruhig antworten. Okay, gerne. 5 Minuten. Also Ted Grant hat mal 1959 geschrieben einen Text, das nannte sich Probleme des Entrismus. Es ist interessant, dass er sagt Probleme des Entrismus und nicht Entrismus als Allheilmittel. Also im Grunde, den gibt es auch. Wir können auch, es gibt Texte oder Biografien von Ted Grant, können wir euch auch schicken, könnt ihr auch, wenn ihr Interesse habt, lesen später. Ted Grant hat natürlich auch klar gemacht, Entrismus ist nicht das Ding, so nach dem Motto technische Anleitung, 5 Schritte, so wie wenn man ein Problem hat, macht man Entrismus und geht rein und zeigt sich als loyales Mitglied und dann wird alles gut und so, sondern auch unter bestimmten Umständen. Entrismus von Trotzki in den 30ern war relativ kurzfristig, Entrismus von Ted Grant in den 70ern war längerfristig, aber nichtsdestotrotz war es wichtig, auch immer wieder klarzumachen, es gibt im Entrismus riesige Gefahren, also man kann sich anpassen, Anpassungsdruck ist stark. Aber Druck des Opportunismus habe ich auch schon erlebt bei Gruppen, die keinen Entrismus machen, ist mindestens genauso stark. Aber man darf nicht einen Fetisch daraus machen, dass man jetzt Mitgliedsbuch irgendwie einer bestimmten größeren Partei hat und denkt, dann ist man dabei. Also das muss man auch immer wieder sorgfältig diskutieren. Von Ted Grant, diese Art von Entrismus der 60er, 70er, 80er Jahre, ist auch in gewisser Weise was anderes, was heute läuft. Also damals waren Bedingungen, dass überall in der Sozialdemokratie linke Flügel sich entwickelt haben. Das war ein super Nährboden. Auch die Jusos damals waren ein relativ guter Nährboden. Das hat sich geändert. Die Sozialdemokratie hat sich geändert. In manchen Ländern hat sich die Sozialdemokratie abgewickelt. Also wird kein Mensch sagen, weil Ted Grant sagte, Entrismus in der Sozialdemokratie müssen wir rein. Also es stimmt, dass die Massen, wenn sie irgendwie sich bewegen, was Größeres suchen, wenn traditionelle Organisationen da sind, die ein bisschen ihrer Stimmung Ausdruck verleihen, wie jetzt Corbyn, Labour, können die Massen ziehen. Das kann aber sein, in den Niederlanden wird die Sozialdemokratie weiter sich demontieren. Das kann auch hier, deutsche Sozialdemokratie hat sich ja ziemlich demontiert über die letzten Jahrzehnte. Also man muss aufpassen, wir machen nicht immer einen Fetisch. Also diese Aussage muss man relativieren. In Großbritannien ist so, gibt es keine Linke. die jetzt für einen gewissen Teil von Gewerkschaftern, Jugendlichen und so attraktiv wäre. Also der Versuch, das aufzubauen, ist in Großbritannien gescheitert. Darum, die Labour Party spielt auch eine besondere Rolle wegen der Verbindung zu den Gewerkschaften. Also 4 Millionen Gewerkschaftsmitglieder sind affiliiert in die Labour Party. Das ist ein besonderer Faktor, der dann auch das jetzt begünstigt hat. Wobei wir auch sagen, Corbyn hat von uns keinen Blankoscheck. Wir kritisieren den auch. Das muss man immer wieder bringen. Was jetzt Regierungsbeteiligung gibt, schreiben wir in unseren Publikationen ziemlich klar. Könnt ihr lesen, könnt ihr nachlesen, dass wir dagegen sind. Also wir sind nicht gegen eine Einheitsfront mit sozialdemokratischen Arbeitern, aber eine Einheitsfront heißt nicht einen festen Block von einer Regierung. Also das ist was ganz anderes, sind zwei Paar Stiefel. Und bei manchen Marx 21, die sind ziemlich stark im Parteiapparat drin. Also, und es ist linker Flügel des Parteiapparats. Das ist was anderes. Hat Marx 21 auch die Frage, ob man das als trotzkistisch überhaupt bezeichnen kann. Eine andere Frage, will jetzt nicht über andere jetzt hier schimpfen, aber man muss immer wieder aufpassen. Die Anpassung, der Anpassungsdruck im Apparat ist da. Und wir haben von Anfang an gesagt, als 2005 dieser Vereinigungsprozess war, WASG und PDS, könnt ihr nachlesen, unsere Publikationen haben gesagt, es ist eine linke Sozialdemokratie, nicht mehr und nicht weniger. Eine linke Form von Sozialdemokratie, es ist ein Fortschritt für die Arbeiterbewegung, dass links von der SPD was entsteht als Bezugspunkt für radikalisierte Arbeiter, aber was daraus wird, das ist offen. Wir können nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Linke Parteien haben sich zum Teil demontiert wie der italienische Kommunismus. Völlig, bringen wir immer wieder als Warnung, die Refondation. Überlegt mal, vor 30 Jahren Italien, Bologna, das war das Highlight und alle sind nach hinten gepilgert. Der Kommunismus ist jetzt tot oder relativ tot. Italienische Kommunismus hat sich demontiert, sagen wir immer. Und wir publizieren jetzt zum Beispiel demnächst eine Neuauflage Sozialreform oder Revolution von Rosa Luxemburg mit einem Text, der Sarah Wagenknecht von links kritisiert. Also es gibt viele Arten, Sarah Wagenknecht zu kritisieren. Wir kritisieren sie von linker, marxistischer Position aus. Ihre ganze Sache, was sie da bringt über soziale Marktwirtschaft, Ludwig Erhard und so, die Dinge, ist unerträglich. Auch immer wieder, wie sie sich so ausdrückt, die Sachen kritisieren wir. Und denke ich, das ist auch so unser dann klares Profil. Insofern, wie gesagt, wir sind da auch insofern flexibel, wenn neue Formationen entstehen, wie Podemos in Spanien, dann ist das so für uns im Moment ein wichtiges Orientierungsfeld, weil Podemos jetzt die Jugend anzieht. Also wird man nicht sagen, wir gehen jetzt nur, die sozialistische Partei in Spanien wird sich wahrscheinlich auch demontieren durch die Tolerierung der konservativen Regierung. Aber ganz kurz, darf ich kurz einen Einwand? Ja, gerne. Diese Flexibilität, artet die nicht irgendwie so ein bisschen in so einen Nachtrab aus? Also da plötzlich fängt eine neue Formation an und dann gehen wir da rein, gucken, was da passiert und dann gehen wir in die nächste Formation, wenn was Neues gibt. Also das ist jetzt irgendwie sehr on point gesagt, aber wie entgegnet ihr dem? Darf ich eine Sache anschließen? Weil, ja. Also ich meine, so euer Vorbild ist ja der Crash. Ich habe mich zuerst gemeldet. Okay, lass ihn noch ganz kurz, wenn er da dazu was zu sagen hat. Mach mal Diskussionsrunde, ich muss nicht immer sofort antworten. Ja, okay, dann einfach mal kurz zu deiner Bemerkung einwerfen, weil euer Vorbild ist ja so quasi Trotzkis French Turn, also der Entrismus in Frankreich, den die Trotzkisten in den 30er Jahren dort gemacht haben. Und dort gab es ja einen klar definierten Zeitrahmen und auch ein klar definiertes Ziel. Jetzt scheint es so, dass gerade so diese ganzen interessischen Taktiken, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg gefahren sind, eigentlich gar kein genaues Ziel so haben, außer halt diese Default-Lösung, okay, man sammelt Mitglieder, irgendwie, die frustriert sind von der Parteiarbeit, so wie sie existiert. Meine Frage wäre, was wäre eure Vision für die Linkspartei? Also was wäre ein Erfolg im Entrismus, anstatt einfach nur ein Pferdchenwechsel? Und wie würde das aussehen? Würde das aussehen, eine Spaltung der Linkspartei oder ein Kurswechsel der Linkspartei? Also, ja. Wie wollt ihr das hinbekommen? Okay, und jetzt noch kurz Hanna, sonst nachher einschätzen, würde ich meinen. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen, hast du es jetzt gerade auch am Ende angesprochen, Podemos. Da würde mich grundsätzlich interessieren, wie ihr die Situation sowohl von den neueren Entwicklungen in Griechenland als auch in Portugal beziehungsweise Podemos, wie ihr die bewertet, gerade im Hinblick darauf, dass sozusagen allgemein das eigentlich als, oder ich würde sagen schon jetzt in vielen Bereichen als eine gescheiterte linke Bewegung begriffen wird, die, ja, also zum einen vielleicht könntet ihr irgendwie was dazu sagen, inwiefern, also was ihr glaubt, was zu diesem Scheitern beigetragen hat, wie es aus eurer Perspektive zu bewerten ist. Und dann würde mich interessieren, du hattest gesagt, dass ja vor dem Beginn des Nationalsozialismus, dass die Linken durch ihre Streitereien und unter anderem Entschuldigung, Sozialfaschismus zum Beispiel, den Aufstieg der Rechten erleichtert haben oder sogar dazu beigetragen haben. Ich will es jetzt nicht unbedingt gleichziehen mit der Situation heute, aber ich meine, es gibt ja schon auch heute einen Aufstieg der Rechten und mehr rechte Parteien werden wieder gewählt in ganz Europa, auch anderswo auf der Welt. Und die Frage wäre so ein bisschen, siehst du da eine Verantwortung der Linken, wenn ja, inwiefern, also was müsste eigentlich die Aufgabe der Linken sein im Hinblick davon? Okay, damit anfangen. Also Sozialfaschismus-Theorie, ganz konkret, List nach bei Trotzki, die KPD, die ja wirklich alles getan hat mit dieser falschen Theorie, auch mit der falschen Vorstellung von einer Endkrise des Kapitalismus und nach Hitler kommt Thälmann, die hat dazu beigetragen, Arbeiterklasse zu spalten und die nach links driftenden Proletarier der SPD abzustoßen. Es kamen trotzdem Leute von der SPD rüber, aber viele wurden abgestoßen. Deswegen hat sich ja auch damals gebildet die SAP, linker Flügel, Abspaltung. Damals Willy Brandt und andere und der rechte Flügel der KPD ging ja auch in die SAP rein und haben da auch so eine Art von Entrismus gemacht. Also die KPO und so ist auch ein interessantes Stück Geschichte. Das heißt, die wären alle zu Gewinn gewesen für den Kommunismus, aber das für Trotzki war halt der Punkt, die KPD hat die Niederlage gegenüber dem Faschismus nicht begriffen, sondern noch gefeiert als Vorstufe für Thälmann. Und daraus können wir auch lernen, dass wir aufpassen müssen, alles Reaktionäre immer automatisch als Faschismus zu bezeichnen. Ich habe gesagt, die SPD sind Sozialfaschisten, Brüning ist ein Faschist, Papen, alle sind Faschisten. Das ist für uns heute wichtig insofern, dass wir nicht alles gleich AfD oder alle reaktionären Kräfte schon pauschal als faschistisch bezeichnen. Daraus werden sich aus den Bewegungen, werden sich rechte faschistische Flügel entwickeln und das wird mal eine Gefahr werden. Aber Frauke Petri und so, das ist noch nicht Faschismus. Das ist eben auch wichtig, eine Lehre daraus. Aber im Prinzip, da besteht immer eine Korrelation, Stärkung der reaktionären, nationalistisch-chauvinistischen, rassistischen Kräfte ist immer ein Ausdruck des Versagens der Linken. Das sieht man in Frankreich ganz deutlich. Also, dass die, und auch in Österreich, die FPÖ kriegt praktisch Arbeiterstimmen, die Leute sind demoralisiert. Es gibt keinen linken Gegenpol, nennenswert. Und in Frankreich auch ist eine Tragödie, die kommunistische Partei, die sich an die Rockschöße der Sozialdemokratie hängt, weil sie ihre kommunalen Mandate damit zu sichern glaubt. Und dann Mélenchon, der zwar jetzt auch attraktiver Redner ist für viele, aber auch nationalistische Töne hat, auch im nicht alles lupenrein, was es so bringt. Das ist eine Tragödie. Und dass dann so Le Pen und die Front National kommt und sich so als Arbeiterpartei darstellt, ist aber noch nicht Faschismus. Selbst wenn sie die Wahl gewinnen würde, ist noch nicht Faschismus, so wie Trump auch noch nicht. Wie manche sagen, Trump ist Faschismus. Nee, aber das sind zwangsläufige Entwicklungen. Wir müssen einfach nüchtern sehen, wir können es nicht beeinflussen im Moment nennenswert. Das sind zwangsläufige Entwicklungen, Wechselbäder. Das ist sowas, die Loyalität, die Anhänglichkeit gegenüber alten Parteien und so ist weg. die Sozialdemokratie, auch die konservativen Parteien, die bürgerlichen Parteien, die Leute wählen nicht aus Tradition und Gepflogenheit immer das, was sie immer gewählt haben, sondern suchen was Neues. Das ist wie wenn man irgendwie in den Laden geht, neue Klamotten ausprobiert oder wenn man erstmal die alten Klamotten von früher sich wieder anzieht und denkt, das ist jetzt schöner und schicker und dann merkt man, das ist auch nicht. Aber wieso nichts Linkes? So ein Prozess des Test, Trial and Error und Testen. Aber wieso nichts Linkes? Also wieso wählen diese enttäuschten Massen keine linke Partei? Ja, weil wenn die Linke nicht versteht, also so was offensichtlich ein Sanders oder ein Corbyn versteht, praktisch die Gefühle und die Anti-System, Anti-Establishment-Stimmungen auszudrücken. Naja, also, wobei Sanders hat ja auch irgendwie sich Sozialismus auf die Fahne. Ja, Sanders immerhin gut, mit Sozialismus und Revolution, die Begriffe hat er wieder salonfähig gemacht in den USA. Also was mir auffällt, also kommt ein alter Mann und drückt das aus im Mutterland des Antikommunismus in gewisser Weise, in den USA, kommt einer, sagt Revolution, Sozialismus und zieht Massen. Und viele sagen, wenn er kandidiert hätte gegen Trump, hätte er gewonnen. Ja, genau. Das zeigt, ja, aber was war denn, also sozusagen, was war denn der Fehler? Also, oder was hätte er sich, wenn er sich unabhängig irgendwie, wenn er gesagt hätte. Ja, unsere Genossen USA sagen das. Also, Sanders, die Fixierung auf die Demokratische Partei ist ein Fehler. Demokratische Partei ist nicht mal eine Sozialdemokratie im europäischen Sinn mit Tradition der Arbeiterbewegung, sondern war die Partei der Sklavenhalter im 19. Jahrhundert. Gibt sich ein bisschen so gewerkschaftsnah, aber ist keine Arbeiterpartei, ist eine Wahlmaschinerie. Das ist der Unterschied. Und deswegen haben wir gesagt, Sanders sollte die Popularität nutzen, um eine eigene Bewegung anzustoßen. Das Wichtigste wäre gewesen, nicht die Wahl zu gewinnen, sagen wir mal so, nicht, weil man nicht zu sehr fixiert sein sollte auf bürgerliche Wahlen, sondern das Wichtigste wäre gewesen, eine Massenpartei aufzubauen. Labour Party oder Socialist Party oder egal wie man das Ding nennt, aber eine Massenpartei, die das Potenzial, was für Sanders jetzt zu mobilisieren war, zusammenbringt. Also die Gewerkschaftsbasis, die Minderheiten, die ausgegrenzten Menschen, die marginalisierten Menschen, die radikalisierte Jugend und so. Das sind ein Millionenheer und die wären bereit gewesen. Da hat Sanders leider versagt. Das ist eben auch das Problem. Wir predigen keine Illusion jetzt in irgendwelche neuen Führer, die kommen und sagen, die nehmen uns die Arbeit ab. Castro hat uns die Arbeit nicht abgenommen, in gewisser Weise. Und Chavez in Venezuela bei allen Errungenschaften hat uns die Arbeit auch nicht abgenommen. Und Maduro erst recht nicht. Und so tun das auch nicht Corbyn und Sanders. Aber wie gesagt, es ist interessant, dass in Großbritannien Corbyn das im Moment schafft, die UKIP klein zu halten. Also weil er radikaler auftritt und besser diese Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt als die französische KP zum Beispiel. Das ist ein Trauerspiel. So, aber die andere Frage war, ja, Podemos oder Griechenland. Also in Griechenland, das ist ein Teil des Prozesses, Teil des Lernprozesses. Die PASOK ist quasi dezimiert von 40% auf 5%. Die Sozialdemokratie hat es verschissen in Griechenland. Ich sehe nicht, wie die PASOK jemals wieder irgendwie zu einer starken Partei wird. Es war ein Fortschritt, dass Syriza entstanden ist, aber Syriza hat genauso versagt. Unsere Genossen in Griechenland haben in den letzten Jahren in Syriza praktisch eine kommunistische Plattform aufgebaut, aber haben jetzt davon auch wieder Abstand genommen, weil in Syriza jetzt, Syriza ist wieder auf dem absteigenden Ast. Aber haben es auch gezeigt, jahrelang, und ein wunderbares Programm, so eine Art revolutionäres Übergangsprogramm als Alternative angeboten und haben davor gewarnt, all das, was jetzt gekommen ist, haben sie prognostiziert. Aber nachdem, ja, müssen wir bald. Das Bibliothekszentrum schließt in 15 Minuten. Okay. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Das heißt, wir machen keinen Fetisch, wir müssen nur sehen, nicht an herkömmlichen Parteien festhalten, wenn die sich selbst überwinden. Wenn neue Bewegungen entstehen, muss man darauf orientieren. Und da wird dich auch keiner fragen, warum kommst du jetzt erst und so. Die Leute sind offener. Die Loyalität ist geringer. Die Loyalität früher zu sozialdemokratischen oder kommunistischen Parteien war viel größer. Mhm. Kannst du noch kurz was zu seiner oder zu Daniels Frage zum Minimal- und Maximalprogramm? Minimal- und Maximalprogramm. Wir vertreten Übergangsprogramm. Also wir sind jetzt nicht so nach dem Motto das Feigenblatt, nach dem Motto, ja, die dürfen auch ein bisschen hier Marxismus und Revolution. Wir vertreten ein Übergangsprogramm in dem Sinn, wie das Trotzki erklärt hat 1938. Er hat ja im Grund das klargemacht, die alte Sozialdemokratie Erfurt hatte minimal und maximal Programm. Und dazwischen war keine Brücke. Was wir mit Übergangsprogramm versuchen, ist die Brücke. Das heißt, wir gehen von der heutigen Situation aus und stellen Übergangsforderungen mit diesen revolutionären Schlussfolgerungen. Aber gleichzeitig habt ihr ja noch das Programm der Linken. Wir vertreten unser eigenes Programm. Weißt du, das ist kein Widerspruch. Ich sage den Leuten, in der jetzigen Situation macht es Sinn, die Linke zu wählen bei der Bundestagswahl. Aber im Jahr 1917 werden wir in erster Linie über die russische Revolution reden. Und wir werden im Bundestagswahlkampf vor allem auch unser eigenes Übergangsprogramm in den Vordergrund stellen. Das ist kein Widerspruch, dass man Funken verkauft und dass man auch den Leuten sagt, wählt die Linke, denn das ist für das Kräfteverhältnis, macht es im Moment Sinn. Also nicht wählen gehen oder MLPD wählen ist keine Alternative oder DKP wählen. Also schon klar, deine Aussage, aber klar machen, unsere Hauptaussage ist nicht wählen, sondern unsere Hauptaussage ist sich organisieren. Aber okay, sind wir dann nicht eher wieder in so vor 1848 Situation? Also in einer gewissen Art und Weise so, dass halt nichts anderes da ist als gewisse bürgerliche Parteien und nebenher so eine gewisse frühsozialistische Forderung bestehen? Wie verhält sich das eine zum anderen? Genau, ja. Also, kannst du sagen, wie verhält sich dieser Wahlaufruf für die Linke dazu, dass das Übergangsprogramm irgendwann realisiert wird oder zu einer Kraft wird? Das schließt auch, glaube ich, an die Frage, die ich davor hatte, was eure Vision für die Linkspartei eigentlich ist. Weil klar, ihr sagt, ihr operiert da drin, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was quasi euer Ziel mit der Linkspartei ist. Wollt ihr die spalten? Wollt ihr dort, was habt ihr denn? Gut, also das ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es die anderen Genossen sehen, aus meiner Sicht ist es offen, was aus der Linken wird. Es kann sein, dass es so kommt, dass sie in eine Regierung geht und sich damit demontiert. Das kann sehr schnell kommen. Es kann aber auch sein, dass sie, weil die Bourgeoisie sie noch nicht will oder noch nicht braucht und eine fortgesetzte große Koalition, dass sie noch stärker wird und dass sie vielleicht weiter nach links rückt. Aber die Anpassungstendenzen Richtung bürgerlicher Staat, Richtung Parlamentarismus und so, die sind klar. Die merkst du auch auf kommunaler Ebene. Die sind klar. Also es wird da auch eine Polarisierung geben, wie in all dies. Wie gesagt, eine linke Sozialdemokratie. Ich weiß nicht, ob es die in 10 Jahren so noch geben wird, aber im Moment macht es Sinn, da auch eine gewisse Plattform zu haben, um für die Ideen zu kämpfen. Aber das Erste, was wir brauchen, ist nicht ein paar Wählerstimmen und ein paar Mandate und hier und da. Das ist Mittel zum Zweck, das ist aber nicht das Zentrale. Was wir brauchen, wenn wir über Russland 1917 reden, wir brauchen wieder praktisch geschulte marxistische Kader, die in der Zukunft in der Lage sind, so eine Rolle zu spielen wie die Bolschewiki. Wir stehen da immer noch erst am Anfang, aber das wird unsere Hauptbotschaft sein. Gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Gut. Ja, ich muss auch in 5 Minuten leider den Schlüssel. Ich weiß. Also wir haben ein bisschen Material, wir können auch, wenn ihr Interesse habt an bestimmten Texten und so, da gibt es sehr viel, können wir vielen das auch Dank, ja natürlich, ja klar, also noch 5 Minuten. Guck nochmal 5 Minuten. Hier, ja. Ja. Okay. Okay. Ja, vielen Dank. Gut, gerne. Auf jeden Fall, also ich hatte...